Migräne. Bei der Migräne, Hemikranie, handelt es sich um einen anfallsweise auftretenden, meist halbseitigen Kopfschmerz, der mit Sehstörungen wie Lichtempfindlichkeit, Flimmerskotom oder Magen-Darm-Beteiligung wie Erbrechen und Durchfall einhergehen kann. Dieser gewöhnlich mehrere Stunden dauernde Anfall ist eingebettet in eine depressiv und reizbar getönte Stimmung. Auf dem Höhepunkt des Migräneanfalls besteht der dringende Wunsch, allein zu sein und sich in ein dunkles Zimmer oder ins Bett zurückzuziehen. Im Gegensatz zu den Spannungskopfschmerzen kommt es bei der Migräne nach einleitenden Spasmen zu einer zu starken Erweiterung der Hirngefäße. Das griechische Fremdwort für Migräne, Hemikranie, heißt wörtlich Halbköpfigkeit. Kranion bedeutet im Griechischen Schädel und weist uns sehr direkt auf die Einseitigkeit des Denkens hin, das wir bei Migränepatienten in ganz ähnlicher Form vorfinden wie bei den Spannungskopfschmerzen. Alles in diesem Zusammenhang Gesagte behält auch bei der Migräne seine Gültigkeit, wird jedoch durch einen wesentlichen Punkt modifiziert. Versucht der Patient mit Spannungskopfschmerzen seinen Kopf von seinem Leib zu trennen, so verlagert der Migränepatient ein Leibthema in den Kopf und versucht es hier zu leben. Dieses Thema ist die Sexualität. Migräne ist immer eine in den Kopf geschobene Sexualität. Der Kopf wird zum Unterleib umfunktioniert. Diese Verschiebung ist gar nicht so abwegig, da der Genitalbereich und der Kopf in einem analogen Zusammenhang zueinander stehen. Es sind die beiden Körperteile, welche alle Körperöffnungen des Menschen beherbergen. Die Körperöffnungen spielen in der Sexualität eine übergeordnete Rolle. Liebe ist gleich hereinlassen. Dies kann man auf der Körperebene nur dort verwirklichen, wo der Körper sich öffnen kann. Der Volksmund bringt seit jeher den Mund der Frau mit ihrer Scheide, zum Beispiel trockene Lippen, und die Nase des Mannes mit seinem Glied in Zusammenhang und versucht, von dem einen auf das andere zu schließen. Auch beim Oralverkehr wird der Bezug und die Austauschbarkeit von Unterleib und Kopf überdeutlich. Unterleib und Kopf sind Polaritäten, und hinter ihrer Gegensätzlichkeit steht ihre Gemeinsamkeit. Wie oben, so unten. Wie häufig der Kopf als Ersatz für den Unterleib eingesetzt wird, sehen wir deutlich am Erröten. In peinlichen Situationen, die fast immer einen mehr oder weniger hintergründigen sexuellen Charakter haben, schießt uns das Blut in den Kopf und lässt ihn rot werden. Hierbei wird oben das verwirklicht, was eigentlich unten geschehen sollte, denn bei sexueller Erregung strömt das Blut normalerweise in den Genitalbereich und die Geschlechtsorgane schwellen an und werden rot. Die gleiche Verschiebung vom Genitalbereich in den Kopf finden wir bei der Impotenz. Je mehr ein Mann beim Geschlechtsverkehr mit seinen Gedanken im Kopf ist, umso sicherer fehlt ihm die Potenz im Unterleib, was fatale Folgen hat. Die gleiche Verschiebung benutzen sexuell unbefriedigte Menschen, wenn sie als Ersatz immer mehr essen. Viele versuchen, ihren Liebeshunger über den Mund zu stillen und werden nie satt. All diese Hinweise sollten genügen, um die Analogie zwischen Unterleib und Kopf bewusst zu machen. Der Migränepatient, häufiger sind es Patientinnen, hat immer Probleme mit der Sexualität. Es gibt, wie schon mehrmals in anderem Zusammenhang betont, grundsätzlich zwei Möglichkeiten, mit einem Problembereich umzugehen. Man kann diesen Bereich entweder wegschieben und verdrängen, abklemmen oder aber demonstrativ überkompensieren. Beides sieht äußerlich zwar sehr unterschiedlich aus, sind aber nur die polaren Ausdrucksmöglichkeiten der gleichen Schwierigkeit. Wenn man Angst hat, kann man zittern oder wild um sich schlagen. Beides ist Ausdruck von Schwäche. So finden wir auch bei den Migränepatienten sowohl Menschen, welche ihre Sexualität total aus ihrem Lebensbereich verbannt haben, mit so etwas habe ich nichts zu tun, als auch solche, die versuchen, ihren ach so lockeren Umgang mit Sexualität zur Schau zu stellen. Beiden gemeinsam ist, sie haben mit ihrer Sexualität ein Problem. Gesteht man sich dieses Problem nicht ein, entweder weil man mit Sex ja sowieso nichts zu tun hat, oder aber weil man mit Sex, wie ja wohl jedermann sehen kann, überhaupt kein Problem hat, so schiebt sich das Problem in den Kopf und meldet sich als Migräne wieder. Hier kann man nun das Problem auf höherer Ebene bearbeiten. Der Migräneanfall ist ein Orgasmus im Kopf. Der Ablauf ist identisch. Lediglich der Ort liegt höher. So wie bei sexueller Erregung das Blut in den Genitalbereich fließt und die Spannung im Höhepunkt in die Entspannung umschlägt, verläuft auch die Migräne. Blut strömt in den Kopf, es entsteht ein Druckgefühl. Die Spannung steigert sich und schlägt um in die Entspannungsphase, Dilatation der Gefäße. Alle Reize können Migräneanfälle auslösen. Licht, Lärm, Zug, Wetter, Aufregung und so weiter. Ein charakteristischer Zug der Migräne ist es auch, dass der Kranke nach dem Anfall eine Zeit lang ein ausgeprägtes Gefühl des Wohlbefindens genießt. Auf dem Höhepunkt des Anfalls möchte der Patient am liebsten in einem dunklen Zimmer und im Bett sein, jedoch allein. All dies zeigt die sexuelle Thematik wie auch die Angst, dieses Thema mit einem anderen Menschen auf der adäquaten Ebene zu bearbeiten. Bereits 1934 beschrieb Emil Gutheil in einer psychoanalytischen Zeitschrift einen Kranken, dessen Migräneanfälle nach sexuellem Orgasmus abbrachen. Manchmal hatte der Patient mehrere Orgasmen, bevor Entspannung eintrat und der Anfall endete. In unsere Betrachtung passt auch die Beobachtung, dass unter den Begleitsymptomen der Migränepatienten Verdauungsstörung und Verstopfung an erster Stelle rangieren. Man isst unten zu. Man will von den unbewussten Inhalten, Kot, nicht sehen und zieht sich deshalb nach oben zu den bewussten Gedanken zurück, bis der Schädel brummt. Ehepartner benutzen ihre Migräne, womit häufig auch nur ein normaler Kopfschmerz bezeichnet wird, auch dazu, dem Geschlechtsverkehr aus dem Wege zu gehen. Fassen wir zusammen, so finden wir beim Migränepatienten den Konflikt zwischen Trieb und Denken, zwischen unten und oben, zwischen Unterleib und Kopf. Was zu dem Versuch führt, den Kopf als Ausweichebene und Übungsplatz zu benutzen, um dort die Probleme zu lösen, die nur auf einer ganz anderen Ebene, Körper, Sex, Aggression, ausgedrückt und gelöst werden können. Schon Freud bezeichnete das Denken als ein Probehandeln. Das Denken erscheint dem Menschen ungefährlicher und unverbindlicher als das Handeln. Doch das Denken darf das Handeln nicht ersetzen, sondern das eine muss vom anderen getragen werden. Der Mensch hat einen Körper bekommen, um sich mit Hilfe dieses Instrumentes zu verwirklichen, wirklich zu werden. Nur durch Verwirklichung bleiben die Energien im Fluss. So ist es auch kein Zufall, dass Begriffe wie Verstehen und Begreifen sehr körperliche Bilder beschreiben. Der Verstand und das Begriffsvermögen des Menschen wurzeln im Gebrauch der Füße, der Hände, also des Körpers. Wird dieses Zusammenspiel getrennt, so kommt es zur immer dichter werdenden Stauung der Energie, die sich in verschiedenen Symptomgruppen als Krankheit manifestiert. Folgende Übersicht mag dies veranschaulichen. Eskalationsstufen blockierter Energie. Erstens, wird Aktivität, Sex, Aggression, im Denken blockiert, führt dies zu Kopfschmerzen. Zweitens, wird die Aktivität auf der Ebene des Vegetativums, das heißt auf der körperlichen Funktionsebene blockiert, führt dies zu Bluthochdruck und dem Symptombild der vegetativen Dystonie. Wird die Aktivität auf der nervalen Ebene blockiert, führt dies zu Krankheitsbildern wie beispielsweise Multipler Sklerose. Wird die Aktivität im muskulären Bereich gehemmt, finden wir die Krankheitsbilder des Bewegungssystems, zum Beispiel Rheuma und Gicht. Diese Phaseneinteilung entspricht den verschiedenen Phasen einer verwirklichten Handlung. Sei es ein Faustschlag oder ein Geschlechtsverkehr, alle Aktivitäten beginnen in der Vorstellungsphase, in der man die Aktivität gedanklich vorbereitet. Dies führt zur vegetativen Vorbereitung des Körpers, wie stärkerer Durchblutung bestimmter benötigter Organe, erhöhtem Puls und so weiter. Schließlich wird die Vorstellung unter der innervierenden Beteiligung der Nerven durch die Muskeln in Handlung umgesetzt. Immer dann, wenn jedoch eine Vorstellung sich nicht bis in die Tat umsetzt, wird zwangsläufig die Energie in einem der vier Bereiche, Denken, Vegetativum, Nerven, Muskeln, geblockt und führt hier mit der Zeit zu entsprechenden Symptomen. Der Migränepatient steht am Anfang dieser Skala. Er blockiert seine Sexualität im Vorstellungsbereich. Er sollte lernen, sein Problem dort zu sehen, wo es ist, um dann das, was ihm zu Kopf gestiegen ist, dorthin zurückzuleiten, wo es erst einmal hingehört, nach unten. Entwicklung beginnt immer unten, und der Weg nach oben ist langwierig und mühsam, wenn man ihn ehrlich geht.